Abschnitt 38 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 285. O Tag, o Stund, o letzter Augenblick! Grausame Sterne mir zum Leid verbündet. O treuer Blick, was war's, das du verkündet, als ich auf ewig schied von meinem Glück? Jetzt fühl ich es, geöffnet ist mein Blick. Dort, sagt ich mir, am eitlen Wahn erblindet, du gehst von ihr, ein Teil des Glückes schwindet, doch sie bleibt dir, die Herrliche, zurück. Ach, nicht wie ich geglaubt, sollt es sich fügen, verlöschen sollte meines Lebens Licht, auch stand's in ihren süßen, bittren Zügen. Doch ach, ein Schleier deckte mein Gesicht, ich sah nicht, was ich sahe vor mir liegen, und elend ward ich und versah mich's nicht. Ende von Abschnitt 38.